ich hin und schrie Lieder. Zog mich zurück in meine kleine Welt. Träumte Melodien und vom großen Geld. Schluss deines Tages, da kehre ich wieder zurück auf die Bretter dieser Welt. Und dann sing ich meine Lieder in der Hoffnung, dass es irgendwem gefällt. Schau mich nicht so kritisch an. Also ich singe vor, ich singe Fan, sei mein Fan. Und ihr singt, hörst du nicht, wie ich hier für dich brenn? Ihr singt, Fan, sei mein Fan. Siehst du nicht, wie ich hier für dich brenn? Das müsst ihr singen. Fan, sei mein Fan. Lauter. Fan, sei mein Fan. Und jetzt alle, siehst du nicht, wie ich. Noch lauter! Fan, sei mein Fan! Siehst du nicht? Noch lauter! Fan, sei mein Fan! Wow! Aus Berlin kommt auf unsere Facebook-Seite oder auf jimmyweisseder.de.